Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 842 an Goethe, Weimar, 20. Februar 1802. Es tut uns allen und mir besonders leid, Sie noch auf längere Zeit nicht zu sehen, da Sie aber so gut beschäftigt und so zufrieden sind, so wollen wir uns der Früchte Ihrer Tätigkeit erfreuen. Vielleicht führt Sie der Bücherstaub mit dem poetischen Geist geschwängert auch zu dem alten gespenstischen Doktor zurück, und wenn das geschieht, so wollen wir Büttners mahnen, dafür segnen. Ich habe dieser Tage Ihre Elegien und Idyllen wieder gelesen und kann Ihnen nicht ausdrücken, wie frisch und innig und lebendig mich dieser echte poetische Genius bewegt und ergriffen hat. Ich weiß nichts darüber, selbst unter Ihren eigenen Werken. Reiner und voller haben Sie Ihr Individuum und die Welt nicht ausgesprochen. Es ist eine sehr interessante Erscheinung, wie sich Ihre anschauende Natur mit der Philosophie so gut verträgt und immer dadurch belebt und gestärkt wird. Ob sich umgekehrt die spekulative Natur unseres Freundes ebenso viel von Ihrer anschauenden aneignen wird, zweifle ich, und das liegt schon in der Sache, denn Sie nehmen sich von seinen Ideen nur das, was Ihren Anschauungen zusagt, und das Übrige beunruhigt Sie nicht, da Ihnen am Ende doch das Objekt als eine festere Autorität dasteht, als die Spekulation, solange diese mit jenem nicht zusammentrifft. Den Philosophen aber muss jede Anschauung, die er nicht unterbringen kann, sehr inkommodieren, weil er an seine Ideen eine absolute Forderung macht. Was Sie von Paulus schreiben, wundert mich einigermaßen, da ich ihm nie die Einbildungskraft zugetraut habe, in die Totalität eines Zustandes, den man notwendig erst produktiv anschauen muss, sich zu versetzen. Aber vielleicht bringt selbst die Gelehrsamkeit und das Vielwissen nach und nach atomistisch die Bedingungen zusammen, aus welchen sich durch einen mäßigen Effort der Fantasie ein bestimmtes Konkretum zusammenbaut. So ist mir in einer ganz anderen Sphäre, in dem Schauspiel Fust von Stromberg, dessen Verfasser ein sehr mittelmäßiger Dichter war, eine ganze und sprechende Vorstellung des Mittelalters entgegengekommen, welche offenbar nur der Effekt einer bloßen Gelehrsamkeit war. Die Gita Govinda hat mich neulich auch wieder zur Sakuntala zurückgeführt. Ja, ich habe sie auch in der Idee gelesen, ob sich nicht ein Gebrauch fürs Theater davon machen ließe. Aber es scheint, dass ihr das Theater direkt entgegensteht, dass es gleichsam der einzige von allen 32 Winden ist, mit dem dieses Schiff bei uns nicht segeln kann. Dies liegt wahrscheinlich in der Haupteigenschaft derselben, welche die Zartheit ist, und zugleich in einem Mangel der Bewegung, weil sich der Dichter gefallen hat, die Empfindungen mit einer gewissen bequemen Behaglichkeit auszuspinnen, weil selbst das Klima zur Ruhe einladet. Sie werden von der neuen Schauspielerin viel Gutes gehört haben, denn sie hat bald die Gunst für sich erlangt. Auch ist sie so recht aus dem Schoß der Sentimentalität heraufgestiegen. Ihre Stimme ist angenehm, obgleich noch ohne Kraft. Sie hat den Ton des Gefühls und spricht mit Sinn und Bedeutsamkeit, wobei man ihr die Schule der Unzelmann nicht zu ihrem Nachteil anmerkte. Nun höre ich aber, dass sie zu ihrem zweiten Debüt das Latschen im Hausvater gewählt habe. Dabei können wir sie schwerlich von einer neuen Seite kennenlernen. Es wäre besser, sie in einer scherzhaften oder lustig naiven Rolle zu sehen, um zu wissen, was von ihr zu hoffen ist. Auch würde ich sie sehr bitten, sie ein ganzes Jahr auf kleinere Rollen und besonders in der Komödie einzuschränken und so stufenweise zu größeren Rollen zu führen, die das Unglück aller Schauspieler sind. Leben Sie recht wohl, ich hoffe bald wieder von Ihnen zu hören. Mein Schwager empfiehlt sich Ihnen aufs Beste. S.C.H.